Sehr selten, stark antijüdisch, eine der letzten Veröffentlichungen des Bodung Verlags. Neben dem Verlag der Stürmer zählt er der Bodung Verlag zu den antisemitischsten Verlagshäusern im Dritten Reich. Mit diesen Worten wird in einem Online-Militaria-Auktionshaus eine Publikation aus dem Erfurter Bodung Verlag angepriesen. Dieser Verlag veröffentlichte in der Weimarer Republik nicht nur zahlreiche antisemitische Schriften, sondern betrieb später auch eine internationale berüchtigte Nachrichtenagentur, der Weltdienst. Bei der letzten Veranstaltung zu den Protokollen der Weisen von Zion mit Franziska Krah tauchte unter anderem die Frage auf, ob es tatsächlich notwendig sei, mit diesen antisemitischen Schriften auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit den Protokollen, die schon früh als Fälschung entlarvt wurden. Das kleine Einstiegszitat macht deutlich, dass die Dinge, mit denen wir uns im Folgenden beschäftigen werden, durchaus nicht nur in der vergangenen Zeit zu verorten sind. Ja, wer steckt jetzt hinter diesem ganzen Unternehmen hier in Erfurt, hinter dem Weltdienst und dem Bodung Verlag? Zentrale Figur war ein Mann namens Ulrich Fleischhauer, der stammte hier auch aus der Region, ist in Thamsbrück geboren worden, heute ein Ortsteil von Bad Langensalza, diente im Ersten Weltkrieg als Offizier und nachdem der Weltkrieg zu Ende war, brach für ihn wie für viele andere auch eine Welt zusammen. Eine neue Orientierung fanden er und viele andere im Antisemitismus als einer idealen Projektionsfläche, weil dieses Konstrukt nicht greifbar und konkret zugleich war. Nach Kriegsende trat Fleischhauer durch antisemitische Artikel, Bücher und Vorträge in Erscheinung und in Perleberg bei Berlin gründete er 1919 den Bodung Verlag. Bis zum Jahre 44 erschienen dort zahlreiche antisemitische Bücher und Broschüren, die unter anderem Titel trugen wie Nordlands Untergang, arisch-germanische Sprachrest im Mittelmeergebiet oder das große Fragezeichen Wahrheit, die größte Fälschung aller Zeiten, Betrachtungen über das sensationelle Buch Die Geheimnisse der Weisen von Zion und viele andere Schriften mehr. 1925 verlegte Fleischhauer dann den Sitz des Verlages nach Erfurt. Dort engagierte er sich auch politisch in der DNVP, war unter anderem Geschäftsführer des Thüringer Landesverbands und zur DNVP, also Deutschen Nationalen Volkspartei, muss man sagen, dass sie im Vergleich zur Reichsebene nochmal besonders reaktionär oder rechtslastig war und unter anderem den Kurs Hindenburgs als zu angepasst kritisierte. Und Fleischhauer schrieb zum Beispiel in der Mitteldeutschen Zeitung einen offenen Brief in seiner Funktion als Vertreter des Nationalverbands Deutscher Offiziere, in dem er 1932 unter anderem beklagte, dass der Reichspräsident die Sozialdemokraten nicht entschieden genug bekämpfe und nicht ausreichend im Sinne der alten Kameraden handle. Das war schon für einen Offizier relativ ungewöhnlich, so eine offene Kritik an der Führung und im Reichswehrministerium war man empört über Art und Inhalt dieser Äußerung eines alten Offiziers und regte einen gesellschaftlichen Boykott Fleischhauers an. Der war jedoch in der folgenden Zeit weiterhin aktiv, engagierte sich zum Beispiel bei Veranstaltungen des Stahlhelms und des Alldeutschen Verbands und trat dort bei vielen Veranstaltungen auch als Redner und Agitator auf. In Erfurt setzte er dann seine Verlagstätigkeit fort. Es erschienen weiter antisemitische und antidemokratische Schriften, unter anderem Entwurf zu einer Neugestaltung des Wirtschaftslebens im Rahmen des kommenden völkischen Zukunftsstaates oder die Not in der schaffenden deutschen Wirtschaft und die Zinsknechtschaft des Leihkapitals. Oder ein dritter Titel, Arische Völker, wahrt eure heiligsten Güter. Also das nur mal, um einen kleinen Eindruck von dem Verlagsprogramm zu vermitteln. Eines der bekanntesten und berüchtigsten Projekte aus dieser Zeit der 20er Jahre war aber das Nachschlagewerk Sigilla Veri, also übersetzt Siegel der Wahrheit. Das ging zurück auf Philipp Stauffs sogenannten Semi-Kirschner von 1913, der wiederum Bezug nahm auf den renommierten und seriösen literarischen Jahreskalender von Josef Kirschner. Ziel war es bei Philipp Stauff schon, die gelehrte Welt und die wissenschaftliche Welt in eine jüdische und eine nicht-jüdische zu trennen und eben in diesem Lexikon Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aufzuführen und sie dann in entsprechende Gruppen einzuteilen beziehungsweise zu sagen, das sind eben jüdische Wissenschaftler. Ziel des ganzen Unternehmens war es, eine vermeintliche Dominanz jüdischer Einflüsse in Gesellschaft und Wissenschaft zu konstatieren. Fleischhauer griff also, wie gesagt, die Idee von Philipp Stauff auf und brachte in seinem Verlag ein auf mehrere dicke Bände angelegtes Nachschlagewerk auf den Weg. Im Titel nahm er dann auf das Vorläuferwerk Bezug. Im vollständigen zitiert heißt das Machwerk dann Sigillaveri in Klammer Philipp Stauf Semikirchner, Lexikon der Juden, Genossen und Gegner aller Zeiten und Zonen, insbesondere Deutschlands, der Lehren, Gebräuche, Kunstgriffe und Statistiken der Juden sowie ihrer Gaunersprache, Trugnamen, Geheimbünde und so weiter. Bis 1934 waren dann tatsächlich die ersten vier Bände dieses Lexikons erschienen. Der Vertrieb erfolgte nicht normal über Buchhandlung, sondern man konnte das Werk nur direkt beim Verlag bestellen. Jeder, der ein Exemplar kaufen wollte, musste dann eine Erklärung mit folgendem Wortlaut unterschreiben. Zitat: Ich bin nicht jüdischer Abstammung, habe weder jüdisches Blut noch jüdische Verwandte. Ich verpflichte mich dazu, dieses Werk nicht zu verkaufen oder zu verschenken. Ich gebe mein Ehrenwort, dass ich nicht als Strohmann für jemanden agiere. Also hier wird schon ein bisschen deutlich, so dieser konspirative Touch, den sich diese Antisemitenbewegung in den 20er Jahren auferlegt, selber im Prinzip so ein bisschen im Geheimnisvollen agiert. Das ist durchaus ein kennzeichnendes Element. Das ändert sich ein bisschen mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 bzw. der Machtübernahme. Da hoffte natürlich auch Fleischhauer auf Rückenwind seine antisemitische Propagandaarbeit ausweiten und auf einer besseren Grundlage fortsetzen zu können. 1933 rief er dann auch ein neues Projekt ins Leben, den sogenannten Weltdienst. Diese Halbmonatsschrift erschien ebenfalls unter dem Dach seines Erfurter Verlags, der auf den Briefköpfen als Verlag für Volksaufklärung warb. Der Weltdienst hing wiederum eng mit der Panarabischen Union zusammen, die wiederum in enger Verbindung zur antijüdischen Weltliga stand, hinter der der berüchtigte Stürmerverleger Julius Streicher steckte. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden, also Streicher und Fleischhauer, war, dass Streicher in erster Linie seine Arbeit auf Deutschland beschränkte, Fleischhauer jedoch den weltweiten Kampf gegen das Judentum im Blick hatte. Der Weltdienst funktionierte wie eine Art Nachrichtenagentur. Das Unternehmen verfügte über zahlreiche freiwillige Mitarbeiter und Korrespondenten in 1 bis 2 Dutzend Ländern und ließ dort weltweit jüdische Zeitungen und Zeitschriften auswerten. Die Zeitungsmeldungen und Artikel wurden dann gesammelt, aufbereitet und wiederum Antisemiten in aller Welt zur Verfügung gestellt. Unter dem Titelkopf des Weltdienstes erklärte der Herausgeber, Zitat: Diese Blätter sind bestimmt, unter Ariern von Hand zu Hand zu gehen. Der in 3 Sprachen erscheinende Weltdienst ist nicht auf Gelderwerb eingestellt, er beabsichtigt vielmehr, in erster Linie die schlecht orientierten Arier aufzuklären, welchen Staat auch immer sie ihr Vaterland nennen mögen. Diese Informationen über das Treiben der jüdischen Unterwelt gehören daher zum geistigen Rüstzeug jedes Ariers. Sehr erwünscht ist die Weitergabe an die Presse. Also ähnlich wie bei diesem Nachschlagewerk Sigillaveri im Prinzip. Einige Jahre später heißt es in einer Ausgabe dieses Weltdienstes rückblickend über die Anfänge des Projekts. Zitat: Von 1919 bis 1933 haben wir im Stillen die von Theodor Fritsch begonnene Arbeit wieder aufgenommen, um zum ersten Mal in der Weltgeschichte der jüdischen Internationale eine Internationale der Judenkenner entgegenzusetzen. Am 1. September 1933 eröffneten wir unsere Weltdienstzentrale in Erfurt. Schon nach kurzer Zeit nannte uns die jüdische Presse wegen unserer Arbeit diese Stadt das Mekka der Antijudaisten. Zitat Ende. Fleischhauer knüpfte also an die Aktivitäten von Theodor Fritsch an, der bereits 1882 den Versuch unternommen hatte, einen internationalen Kongress der Antisemiten in Dresden zu organisieren. Das Handbuch der Judenfrage von Theodor Fritsch galt in Deutschland lange Zeit als antisemitisches Standardwerk, in hohen Auflagen erschienen, doch vom Stil her eben nicht geeignet, breitere Kreise anzusprechen. Fleischhauer wiederum wollte mit seiner antisemitischen Literatur ein populäres Forum schaffen. Am 1. Dezember 1933 trat der Weltdienst dann erstmals an die Öffentlichkeit. Zunächst erschien er in den 3 Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch, 1936 und 37 dann in 8 Sprachen. Hinzugekommen waren unter anderem Russisch, Ungarisch, Polnisch, Dänisch und Spanisch. Anfangs waren die Berichte noch schlicht mit Schreibmaschine verfasst, also umfassten so ein paar Seiten. So sah die ganze Geschichte aus, waren dann immer so 6 bis 8 Blätter Später veränderte der Weltdienst dann sein Design. Es gab eine richtige gedruckte Ausgabe, was auch zeigt, dass der dann später in größeren Auflagen erschien. Und es kamen dann in den folgenden Jahren immer weitere Sprachen hinzu. 1940 waren es bereits 11 Sprachen. Und am Ende des Zweiten Weltkrieges, 1945, war der Weltdienst schließlich in 21 Sprachen verfügbar. Einer der Mitarbeiter Fleischhauers in Erfurt, Georg de Potter, bemühte sich im Herbst 1933 bei verschiedenen staatlichen Stellungen um Unterstützung für das Weltdienstprojekt. Unter seinem Decknamen Farmer teilte er in einem Schreiben mit, dass ein Hilfs- und Informationsbüro unter dem Namen Arischer Weltdienst gegründet worden sei. Dabei betonte er, dass das Büro auf eine Privatinitiative zurückgehe und erläuterte, Zitat, es ist sehr wohl zu verstehen, dass Regierungskreise ein solches Büro nicht schaffen können und dürfen. Es würde sonst doch der Eindruck entstehen müssen, das Büro wäre eine rein deutsche Angelegenheit. Wenn wir Vertrauen in aller Welt genießen wollen, so müssen wir unabhängig von jeder Regierungsstelle bleiben. Zitat Ende. Potter ging es also in erster Linie um die Gewinnung weiterer Zuträger und Mitarbeiter. Er sammelte Adressen von anderen Judengegnern und bat diese, die ihnen zugänglichen Zeitungen auszuwerten. Im November 1933 wandte er sich mit seinem Anliegen dann auch erstmals an Alfred Rosenberg. Die beiden kannten sich schon von gemeinsam besuchten Kongressen aus den 20er Jahren, doch Rosenberg ließ seine Anfrage unbeantwortet. Die offiziellen Stellen ignorierten den Weltdienst zunächst. Bereits nach einem Jahr konnte der Weltdienst aber auf eine sehr erfolgreiche Verbreitung in verschiedenen Ländern sowie eine Platzierung seiner Themen in zahlreichen Zeitungen verweisen. Allerdings erkannten einige Länder wie die Tschechoslowakei oder Rumänien auch die Gefahr dieser Schriften und verboten die Einfuhr. Fleischhauer versuchte daraufhin, seine Hetzblätter über verschiedene Mittelsmänner einzuschleusen. Ja, ich habe schon kurz angesprochen, das Verhältnis dieser privaten Antisemitenorganisation zu den offiziellen Behörden des NS-Staates. Wie sah das aus? Das Verhältnis des Weltdienstes zu den offiziellen Institutionen war zum Teil angespannt, weil Fleischhauer eben immer auf seine Eigenständigkeit und seiner eigenen Rolle beharrte und sich eben nicht einfach in den NS-Apparat eingliedern lassen wollte mit seinem Unternehmen. Zugleich beklagte er sich öfters oder war verbittert über die seines Erachtens mangelnde Unterstützung und Anerkennung, die er von den offiziellen Stellen erhielt. Bei manchen erregte das Schreiben des Weltdienstes auch Misstrauen. Eine Anfrage der Auslandsorganisation der NSDAP in Hamburg hatte das Geheime Staatspolizeiamt in Berlin im August 1934 zum Anlass einer entsprechenden Nachfrage in Erfurt bei der Staatspolizeistelle genommen. Diese versicherte jedoch, dass es sich bei dem Informationsbüro Arischer Weltdienst in Erfurt um, Zitat, eine vorbildliche Einrichtung zur Bekämpfung des internationalen Judentums und der Freimaurerei handle. Die Organisation habe nach allen Weltteilen Verbindungen und in fast allen Städten des Welttals Verbindungsleute sitzen. Der Erfurter Stapo-Stellenleiter Dr. Fischer kam zu dem Ergebnis, Zitat, die politische Einstellung der Persönlichkeiten Fleischhauer und Potter sind rein völkisch. Sie stehen hinter der nationalsozialistischen Regierung und sind erbitterte Gegner des Judentums und der Freimaurer. Bei späteren Beobachtungen stellte sich allerdings auch heraus, dass die Vorstellungen des Weltdienstes durchaus nicht immer mit der offiziellen Linie der NSDAP in Einklang zu bringen waren. 1935 kam zum Beispiel die Erfurter Stapo-Stelle zu der Einschätzung, dass Fleischhauer und Potter zwar keine Gegner, aber eben auch keine Anhänger des NS-Staates seien. Trotzdem sei ihre Arbeit insgesamt als positiv im Sinne des Staates zu bezeichnen. Ja, ich komme jetzt im nächsten Punkt zu dem schon eingangs angesprochenen Berner Prozess. Das ist sicher so die prominenteste Geschichte gewesen, die Fleischhauer beschrieben hat und die ihm auch neue internationale Aufmerksamkeit gesichert hat. Beim Berner Prozess ging es eben um die Verbreitung der Protokolle der Weisen von Zion, die eben auch in der Schweiz von verschiedenen Parteien und Gruppierungen vertrieben wurden. Akteure vor Ort waren dort die sogenannten Frontisten. Und die schweizerische israelische Gemeinde und die israelische Kultusgemeinde in Bern überlegten sich eben, wie sie dagegen vorgehen können und sagten dann, wir wollen das in einem offiziellen Prozess, einem offiziellen Verfahren vor aller Weltöffentlichkeit belegen, dass es eben eine Fälschung war. Also haben versucht, diesen rationalen Weg der Auseinandersetzung zu gehen, um dieser antisemitischen Propaganda was entgegenzustellen. In dem Prozess sollte ein für alle Mal klargestellt werden, dass die Protokolle eine Fälschung waren. Ein zweiter Punkt, um den es den Klägern ging, dass sie die Abhängigkeit dieser nationalen Schweizer Frontbewegung vom nationalsozialistischen Ausland nachweisen wollte. Die Frage war nun, wie das juristisch alles zu handhaben sein könnte, und da war eine mögliche Grundlage das Gesetz gegen die Schundliteratur. Die Hauptverhandlung des Berner Prozesses begann im November 1933. Als unabhängigen Experten für die Überprüfung der Echtheit der Protokolle ernannte das Gericht den Berner Schriftsteller und Journalisten Karl Albrecht Losli. Für die Klägerseite übernahm der Jurist Arthur Baumgarten, der als Professor an der Uni Basel lehrte, die Gutachterfunktion. Die Schwierigkeit für die angeklagten Schweizer Frontisten bestand nun darin, einen halbwegs überzeugenden Gutachter zu finden für ihre Position. Denn kein seriöser Wissenschaftler war bereit, die These von der Echtheit der Protokolle in einem Prozess zu vertreten. Der Prozess verzögerte sich dadurch auch relativ lange, und schließlich wandten sich die Frontisten mit der Aufgabe, die sich mit der Aufgabe befordert sahen, an die Parteizentrale der NSDAP in München und baten dort um Unterstützung. Und einer ihrer Führer, Ulrich von Roll, fragte dort in einem Schreiben an, Zitat, wäre es vielleicht gar möglich, von Ihnen einen Sachverständigen zu erhalten, der uns zunächst bloß an die Hand gehen würde, später aber auch vielleicht als eigentlicher Zeuge uns zur Verfügung stehen würde? Wer käme eventuell in Frage? Glauben Sie nicht, dass Ihre Mitwirkung auch für Sie selbst, respektive für die von der NSDAP vertretenen Ideen, von Interesse oder gar von Wichtigkeit sein wird? In München erinnerte man sich an die Personen Ulrich Fleischhauer und seinen Verlag, der dann tatsächlich auch als Gutachter auf Seiten der angeklagten Frontisten auftrat. Seine Aufgabe bestand darin, einen Nachweis für die Echtheit der Protokolle zu erbringen. Fleischhauer ging es allerdings nicht unbedingt darum, diesen Prozess zu gewinnen. Das hat er, glaube ich, auch selber realistisch eingeschätzt, dass es nicht machbar war. Aber er sah den Prozess in erster Linie als eine große Chance, Aufmerksamkeit für seine Propaganda zu bekommen und das eben als große Bühne vor der Weltöffentlichkeit zu nutzen. Im Weltdienst berichtete Fleischhauer dann auch ab Dezember 1934 ausführlich über den Verlauf des Prozesses und rief die Leser des Öfteren zur Mitarbeit und finanziellen Unterstützung seines Projektes auf. Kritik an Fleischhauer kam später auch von Seiten der Schweizer Frontisten, beispielsweise von dem Berner Gauführer Ulbald von Roll, der sich über die dominante Rolle des deutschen Gutachters und seine Arroganz beklagte und zugleich über die Abhängigkeit, in der sie dadurch geraten waren. Die Berner Frontisten hatten nämlich kaum eigene Mittel, alles kam im Prinzip aus Erfurt. In einem Brief bemerkte von Roll 1935, Zitat, »In meinen Augen ist es bedauerlich, dass wir alle so sehr von Erfurt abhängen, speziell in finanzieller Hinsicht. Sicherlich wäre man dort drüben auch etwas bescheidener und zugänglich, wenn sie nicht genau wüssten, wie sehr wir eben von ihnen abhängen.« Zitat Ende. Fleischhauer betonte im Weltdienst die außerordentliche Bedeutung des Prozesses in Bern und kündigte seinen Lesern an, sie würden hier das wichtigste Duell miterleben, das zwischen dem internationalen Judentum und der arischen Welt in den letzten Jahrzehnten öffentlich ausgetragen worden sei. Im Mai 1935 verlas Fleischhauer sich schließlich sein schier endloses, mehrere hundert Seiten umfassendes Gutachten und räumte darin zwar ein, dass ein substanzieller Beweis für die Echtheit der Protokolle der Weisen von Zion nicht zu finden sei. Davon unbeeindruckt stellt er aber die These auf, dass die Zeitgeschichte einen indirekten Beweis für deren Echtheit liefere. Eine ähnliche Position hatte auch Hitler in Mein Kampf eingenommen, indem er auch sagte, naja, es lässt sich natürlich nicht beweisen, aber letzten Endes stimmt es trotzdem, was da drin steht. Dagegen lässt sich natürlich keine rationale Gegenargumentation mehr finden. Die Sachverständigen Baumgarten und Losli wiesen das Gutachten von Fleischhauer erwartungsgemäß zurück. Losli sprach dem Gutachten jeden wissenschaftlichen Charakter ab. Er stützte sich zum größten Teil auf nachweisbare Fälschungen und sich widersprechende Behauptungen. Und Georges Brunschwig, der Anwalt der Kläger, betonte, dass es Fleischhauer nicht um die Wahrheit, sondern alleine um die Hetze gegen die Juden gehe. Es gebe eben keine Weisen von Zion, wohl aber die antisemitischen Weisen von Erfurt. Die Antisemiten hatten tatsächlich im Berner Prozess eine sehr große Bühne gefunden. Doch die Protokolle wurden am Ende als Schundliteratur eingeordnet. Am 14. Mai 1935 verkündete Richter Walter Mayer das Urteil. Der Prozess habe klar bewiesen, dass die Protokolle ein Plagiat seien. Er schloss sich den Gutachtern Losli und Baumgarten an und erklärte, die Protokolle verstießen gegen das Schweizer Schundliteraturgesetz. Das deutsche Naziregime hatte ein großes Interesse daran gehabt, den Protokolleprozess propagandistisch zu gewinnen. Also auch die haben regelmäßig darüber berichtet. Und nach der Urteilsverkündung, als es quasi daneben ging, versuchten die NS-Zeitungen wie der Völkische Beobachter die Bedeutung natürlich wieder runterzuspielen. Damit war der Berner Prozess aber noch nicht tatsächlich am Ende. Es gab noch ein Nachspiel. Fleischhauer führte zunächst seinen Propagandafeldzug gegen die Juden ungebrochen weiter. Er nutzte die große Popularität, die er durch den Prozess erhalten hatte, und auch die NS-Presse berichtete jetzt ausführlicher über seine Aktivitäten. In seinem Verlag publizierte Fleischhauer noch im Jahr der Urteilsverkündung sein Gutachten und eine Schrift über den Verlauf der angeblichen Hintergründe des Prozesses, das Berner Fehlurteil über die Protokolle der Weisen von Zion, eine kritische Betrachtung über das Prozessverfahren. 1936 folgte ein weiteres Buch mit dem Titel Berner Bilderbuch vom Zionistenprozess um die Protokolle der Weisen von Zion. In den Zeitungen anderer Länder wurde ebenfalls über Fleischhauer berichtet und auch in den arabischen Ländern fiel die antisemitische Propaganda auf fruchtbaren Boden. Stolz zitiert der Weltdienst den schwedischen Oberrabbiner Markus Ehrenpreis, der in einem Artikel vor den Machenschaften Fleischhauers warnte. Zitat: Die antisemitische Propaganda dringt überall hin, bis sie in den entlegensten Schlupfwinkel der Welt, und ihre Wahrzeichen sehen wir sogar in China, Persien und Japan. Das Zentrum der antijüdischen Propaganda ist Erfurt, wo sich eine Presse- und Auflageagentur befindet. Ein Werkzeug dieser Propaganda ist der Bodung Verlag, an dessen Spitze Oberstleutnant Fleischhauer steht. Der Bodung Verlag verbreitet den Giftsamen der antijüdischen Propaganda in der ganzen Welt. Einen Rückschlag erlitten die Berner Frontisten, als noch vor der Berufungsverhandlung im Herbst 37 bekannt wurde, dass sie beim Prozess finanziell von dem Erfurter Weltdienst unterstützt worden waren. Bei einer Hausdurchsuchung eines ihrer Mitglieder waren nämlich zahlreiche Briefe entdeckt worden, die den Zusammenhang mit dem Erfurter Weltdienst belegten. Diese Entdeckung hatte jedoch keinen Einfluss auf die kurze Zeit später stattfindende Berufungsverhandlung. Anders als das Amtsgericht behandelte das Obergericht des Kantons Bern die Frage, ob die Protokolle unter das Gesetz gegen die Schundliteratur fielen, in rein formal juristischer Hinsicht und kam im November 37 zu dem Ergebnis, dass die Protokolle eben nicht darunter geordnet werden können und einfach ein politisches Kampfmittel seien. Das Gericht entschied nicht über die Fälschung der Protokolle, sondern stellte lediglich fest, dass diese nicht gegen das Schundliteraturgesetz verstießen. Und auch die Verbreitung sei daher nicht strafbar. Um das ging es ja letzten Endes auch bei dem ersten Berner Prozess. Die kritische Öffentlichkeit in der Schweiz und auch darüber hinaus war entsetzt über das Urteil. Es gab dann Diskussionen, wie man darauf reagieren solle. Soll man nochmal Beschwerde gegen das Urteil einlegen? Und die Einschätzung war dann damals, dass die Gefahr einer neuen Welle antisemitischer Propaganda zu groß sei und man ließ dieses Urteil dann so stehen. Die Frontisten, die damals ja politisch bereits angeschlagen waren, feierten das revidierte Urteil als Erfolg und die deutsche Nazi-Presse jubelte ebenso wie der Erfurter Verleger Ulrich Fleischhauer. Das israelitische Wochenblatt für die Schweiz berichtete in der Ausgabe vom 11. November 1938, Zitat: Der Erfurter Weltdienst ist überall da, wo es gilt, Unruhen zu stiften. Als Beispiel mag erwähnt werden, dass beim Arabischen Frauenkongress in Kairo Flugblätter verteilt wurden, die mit dem Aufdruck gedruckt in Erfurt sofort ihre Verfasser verrieten. Ja, eine andere Ebene der Agitation und Propaganda, die Fleischhauer hier in Erfurt betrieb, waren die sogenannten Weltdienstkongresse, die eng mit den Weltdienstzeitungen zusammenhingen. Das große Netz von Korrespondenten wurde nämlich auch genutzt, um regelmäßig internationale Kongresse zu veranstalten und dort die internationale Zusammenarbeit der Antisemiten voranzutreiben. Die Tagungen hatten bereits eine längere Tradition. Schon seit Anfang der 20er Jahre traf sich die sogenannte Internationale der Antisemiten fast jährlich auf Kongressen in verschiedenen Ländern. Fleischhauer setzte diese Tradition nun fort. Ziel war letzten Endes eine Loslösung vom lokal verankerten Antisemitismus beziehungsweise von einem auf nationale Grenzen beschränkten Rassismus oder Antisemitismus. Und sie wollten mit ihrer Zusammenarbeit die nationalen Grenzen überschreiten und zu einer internationalen Zusammenarbeit gegen die Juden agitieren. Die Treffen wurden im Gegensatz zu den von Julius Streicher organisierten Konferenzen konspirativ organisiert, auch noch nach 1933 einige Zeit. Der Kongress 1936 in Erfurt wurde laut Angaben des Weltdienstes von 76 Teilnehmern aus 24 Ländern besucht. Fleischhauer berichtete bei dem Kongress über seine Fortschritte, beklagte aber auch die mangelnde finanzielle Unterstützung. Zitat: Wir müssen Gönner in allen Ländern finden. Bisher bekomme ich einmal da ein paar Gulden, da ein paar Dollar und so weiter. Wenn wir einen Gönner wie Ford hätten, würden wir mit 1 Million mehr schaffen als die Juden mit 3 Millionen, denn bei uns ist noch Verstand und Idealismus. Vielleicht kurze Anmerkung zu Henry Ford. Der hatte durchaus auch in den 20er Jahren die Protokolle der Weisen von Zion in einer Ausgabe vertrieben, millionenfach verbreitet. Hat, nachdem es dann einen Boykottaufruf gegen ihn gab und das scharf kritisiert wurde in der amerikanischen Öffentlichkeit, die Sache wieder zurückgezogen, sich entschuldigt, das sei alles ein Missverständnis gewesen. Aber wie gesagt, hat er auch eine sehr unrühmliche Rolle in der Geschichte gespielt. Eine besondere Bedeutung erlangte denn der nächste Kongress in Erfurt, der 1937 stattfand und im Erfurter Hof veranstaltet wurde, also dem ersten Haus am Platze. Und dort wurde der sogenannte Madagaskar-Plan diskutiert. Hauptredner war der Brite Henry Hamilton Beamish, der hier seine Gedanken zur Endlösung der Judenfrage vorstellte. Er strebte mit diesem Madagaskar-Plan, der auch schon ältere Wurzeln hat, eine vollständige Umsiedlung der Juden nach Madagaskar an, die letztlich zum Aussterben der Juden führen sollte. Während die ersten Weltdienstkongresse, wie gerade erwähnt, noch von Geheimhaltung geprägt waren, berichtete die Nazi-Presse nun relativ offen über diesen Kongress, bei dem Teilnehmer aus 25 Nationen vertreten waren. Auch die örtliche Thüringer Zeitung berichtete ausführlich über die Veranstaltung und wies zugleich darauf hin, dass in der Buchhandlung in der Neuwerkstraße im Rahmen des Kongresses ein Ausstellungsfenster zusammengestellt sei, das unter dem Leitwort der Siegeszug der Protokolle der Weisen von Zion durch die Welt stehe und ein breites Angebot an Weltdienstliteratur in unterschiedlichen Sprachen bereithalte. Fleischhauer resümierte 1937 begeistert, Zitat: Zum ersten Mal in der Weltgeschichte steht im Judentum eine internationale Gegenorganisation, die Keimzelle eines wahren Völkerbunds gegenüber. Unsere Arbeit reicht in die fernsten Winkel der Erde. Im Anschluss an den Erfurter Kongress fand noch eine andere Veranstaltung statt, nämlich der Parteitag der NSDAP in Nürnberg. Das war in relativ zeitlicher Nähe und damals erhielten etwa 100 Mitarbeiter und Korrespondenten des Weltdienstes Gelegenheit, Kontakte zu den offiziellen Stellen zu knüpfen, die mit der Judenfrage im Reich befasst waren. Auch Adolf Eichmann trat 1937 mit den Kongressteilnehmern aus Erfurt in Kontakt. Er schätzte die dort versammelten Leute jedoch nüchtern und pragmatisch als völlig ungeeignet für die anstehenden Aufgaben ein. Zitat: Der Großteil dieser Weltdienstangehörigen machte den Eindruck von mehr oder minder fragwürdigen Existenzen, die zum Teil von der fixen Idee besessen sind, als Führer von Parteien und Organisationen in ihren Ländern berufen zu sein. Sie alle verlieren sich jedoch, gelinde ausgedrückt, in Kleinigkeiten, die ihr gesamtes Interesse beanspruchen und sind dergestalt auch nicht annähernd in der Lage, eine große Linie herauszuarbeiten und diese zu verfolgen. So wie es Eichmann später tat. Eichmann konnte also mit den fanatischen Antisemiten für seine Pläne wenig anfangen. Ja, wie entwickelte sich nun die Zusammenarbeit zwischen den Weltdienstmitarbeitern und den NS-Behörden in den folgenden Jahren weiter? Spätestens seit Anfang 1936, kann man sagen, gab es eine enge Verbindung zwischen dem für Judenfragen zuständigen Referat des Sicherheitsdienstes in Berlin. Es gab ja auch eine Kontaktperson in Erfurt, die, sage ich mal so, auf informellen Wege auch immer Informationen austauschte, später im Reichssicherheitshauptamt tätig war. Also da gab es auch immer so einzelne persönliche Verbindungen und Netzwerke in die Behörden. Es war klar, dass ein solches Projekt im NS-Staat sich nicht ohne Unterstützung oder Erlaubnis der offiziellen Behörden realisieren ließ. Allerdings war es für die internationale Arbeit des Weltdienstes auch von zentraler Bedeutung, die Einflussnahme Nazi-Deutschlands nicht öffentlich werden zu lassen. Fleischhauer legte deshalb seinen Mitarbeitern immer nahe, die Verbindung zu den NS-Behörden in der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Er wollte Erfurt zu einem Zentrum der antisemitischen Bewegung machen hob aber auch seine Bemühungen um die Unabhängigkeit weiter hervor. Und gerade das war es, was den offiziellen NS-Behörden natürlich missfiel. Der Bruch zwischen Fleischau und den NS-Behörden vollzog sich beschleunigt dann im Jahre 1937. Am Ende dieser Entwicklung stand dann die Entmachtung durch Reichsleiter Alfred Rosenberg. Zu den letzten Aktivitäten Fleischhauers gehörte dann ein antisemitischer Kongress, den er Anfang September 1938 in Erfurt organisierte. Auch hier kamen wieder 76 Teilnehmern aus 17 Ländern. Auch die Erfurter Lokalpresse war wieder dabei, berichtete ausführlich über dieses Ereignis. Wie eng Fleischhauer jetzt mit den lokalen NS-Eliten und Antisemiten zusammenarbeitete, das lässt sich leider nur noch sehr begrenzt rekonstruieren. Sicherlich stand auch die internationale Ausrichtung des ganzen Unternehmens im Vordergrund. Was wir aber wissen, dass es regelmäßige Einladungen zu den Kongressen gab, die zum Beispiel auch der Erfurter Oberbürgermeister Walter Kiesling erhielt, seit 1936 Oberhaupt der Stadt und ein glühender Antisemit. Ja, am Ende dieser Entwicklung, wie gesagt, stand die Entmachtung durch Rosenberg und der Umzug des Weltdienstes und der ganzen Organisation nach Frankfurt. Im Zuge der Zentralisierung der Behörden im Dritten Reich übernahm Rosenberg, der Parteiideologe und Reichsleiter der NSDAP, den Weltdienst. Auch Fleischhauers große Bibliothek antijüdischer Literatur, die er über die Jahre angesammelt hatte, hatten das Interesse Rosenbergs geweckt. Es gelang dem Chefideologen der NSDAP schließlich, den Weltdienst in seinen Geltungsbereich zu überführen. Auch diverse Rivalitäten und Intrigen spielten bei der ganzen Geschichte eine Rolle. Im März 1939 schlossen die Beteiligten dann ein förmliches Übereignungsabkommen, das Fleischhauer jedes Einflusses beraubte. Auch als Herausgeber des Weltdienst trat er künftig nicht mehr in Erscheinung. In der Ausgabe vom 15. Juni 1939 teilte Fleischhauer seinen Lesern schließlich mit, dass er sich künftig wissenschaftlichen Fragen widmen werde und deshalb die Leitung des Weltdienstes abgegeben habe. Also macht natürlich nicht den ganzen Konflikt, der dahinter steckt, öffentlich, sondern behauptet denn eben, dass er sich einfach freiwillig zurückgezogen habe oder seine Schwerpunkte anders setzen wolle. Und in der Ausgabe heißt es unter anderem, Zitat, in der Erkenntnis, dass es für die endgültige Lösung dieser Frage von entscheidender Bedeutung ist, gewisse Auswirkungen der parasitären Gegenrasse auf das Leben der nichtjüdischen Völker einer sorgfältigen wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen, habe ich den Entschluss gefasst, mich in den kommenden Jahren ausschließlich dieser Aufgabe zu widmen. Ja, der Verlagsort des Weltdienstes war ab Sommer 1939 dann in Frankfurt angesiedelt und 1940 änderte sich auch die Gestalt und die Aufmachung des Weltdienstes. Es wurde nur alles so ein bisschen professioneller. Der Untertitel wurde ergänzt um, Zitat, internationale Korrespondenz zur Aufklärung über die Judenfrage. Und die Institutionen, die sich ideologisch mit der Judenfrage beschäftigten, sollten fortan alle in Frankfurt zusammengefasst werden. Rosenberg hatte da große Pläne geschmiedet, wollte auch eine NS-Universität in Frankfurt schaffen, die aber nicht realisiert wurde. Mit dem Weltdienst wurden auch die internationalen Antisemitenkongresse künftig nach Frankfurt verlegt. Die wollte eigentlich Fleischhauer zunächst noch weiterführen, aber auch das gelang ihm offensichtlich nicht. Mit dieser Übernahme und natürlich auch den größeren finanziellen Ressourcen und Möglichkeiten, die der Weltdienst in Frankfurt hatte, schnellte auch die Auflage in die Höhe. Wir wissen so in der ersten Hälfte der 40er Jahre, dass die unterschiedlichen Sprachen, in denen der Weltdienst verfügbar war, dass die Gesamtauflage sich teilweise zwischen 300.000 und 400.000 Exemplaren bewegte. Ja, kurz noch im Ausblick, wie ging es in Erfurt weiter? Erfurt oder Fleischhauer wollte nach dem Umzug des Weltdienstes nach Frankfurt durchaus weitermachen und hatte immer noch seinen Bodung Verlag, mit dem er weiter Publikationen herausgab. Und später erschwerten die Kriegsumstände dann die Verlagsarbeit. Und in einem Schreiben erwähnt er da die Situation kurz, und sagt, er müsse jetzt ohne jeden Angestellten arbeiten. Zitat, hinzu kommt, dass sich ebenso wie die Druckerei Thiel und Böhm, bei der der Verlag untergebracht ist, die Arbeitsräume Hals über Kopf räumen musste, da dort ein militärischer Betrieb einziehen wollte. Da bei dem Umzug kein gelernter Mitarbeiter, kein mit den Akten vertrauter Angestellter, alle sind zurzeit eingezogen, anwesend war, liegt der größte Teil der Akten des Verlages in heillosem Durcheinander noch im Keller. Also man sieht, es war schon ein größeres Unternehmen und hatte sich auch entsprechende Archive und Unterlagen angeschafft. Dennoch arg viel passierte in den letzten Jahren nicht mehr. Es erschienen zwar noch einige Schriften in den letzten Kriegsjahren, darunter Adolf Bartels, ein völkischer Vorkämpfer der deutschen Jugend und das Einbringen der hennebergischen Handelsjuden in die Suhler Waffenindustrie. Aber den internationalen Einfluss hatte Fleischhauer dann eben in den letzten Jahren nicht mehr. Ja, ich komme damit schon langsam zum Schluss, will aber noch ein paar Sätze zu der Situation nach 1945 sagen. Ulrich Fleischhauer siedelte nach 1945 nach Westdeutschland über und verbrachte in Karlsruhe einige Zeit in einem Interniertenlager, das unter amerikanischer Besatzung stand. Und dort wurde er dann 1946 entlassen, lebte fortan in Hürben. Das war ein kleiner Stadtteil, der heute zuging, an der Brenz gehört. Und seine Ehefrau Johanna Fleischhauer, die lebte weiterhin in Erfurt und versuchte dort die lokalen Behörden von der Unschuld ihres Mannes zu überzeugen, indem sie unter anderem darauf hinwies, dass er nie Mitglied der NSDAP gewesen sei und andere Geschichten. Als dieses Verfahren bekannt wurde um Fleischhauer, traf irgendwann ein Schreiben des Bürgermeisters aus Stützerbach ein. Dort stammte eben die Ehefrau von Fleischhauer her und informierte den antifaschistischen Aktionsausschuss in Erfurt über die politische Vergangenheit von Fleischhauer. Zitat: Er war schon lange vor 1933 ein fanatischer Antisemit und Reaktionär, der auch in einem Schweizer Judenprozess als Sachverständiger eine Rolle gespielt und sich vor aller Welt kompromittiert hat. Fleischhauers Vermögen, das nach den Bombenschäden, also sein Haus wurde von einer Bombe getroffen, sicher nicht mehr allzu groß war, wurde daraufhin vorläufig unter Sequester gestellt. Seine Ehefrau, die wie gesagt aus Stützerbach stammte, gehörte allerdings einer sehr wohlhabenden Familie an. Die Familie führte in Stützerbach eine Firma und hatte dort 1938 unter anderem in einem Brief an die NSDAP in Weimar mit der langjährigen antisemitischen Einstellung der Firma geworben. Zitat: Diese antisemitische Einstellung unserer Firma datiert nicht erst seit dem Jahre 1933, sondern sie ist in den 75 Jahren des Bestehens unserer Firma stets eine Selbstverständlichkeit gewesen, über die wir noch nie ein Wort verloren haben. Unsere persönliche Einstellung zur Judenfrage ist dadurch gekennzeichnet, dass der bedeutendste Vorkämpfer gegen Weltjudentum und Freimaurerei unserem engsten Familienkreis angehört und zu uns in den denkbar besten Beziehungen steht. Davon wollte die Familie dann in diesem Verfahren nach 1945 natürlich nichts mehr wissen, aber es gab eben auch Dokumente, die dann in dieses Beurteilungsverfahren eingeflossen sind. Ulrich Fleischhauer blieb trotzdem dran und legte gegen seine Enteignung 1947 von Hürben aus Berufung ein und stilisierte sich darin dann als Gegner der Nationalsozialisten oder als Pazifisten. Und den Vorwurf, er sei etwa ein fanatischer Antisemit gewesen, versuchte er folgendermaßen zu entkräften. Zitat: Ich hatte mir mit zahlreichen Freunden die Aufgabe gestellt, den Hass der Antisemiten gegen die Juden und den Hass der Juden gegen die anderen Völker aus der Welt zu schaffen und die unblutige Lösung der Frage, die überall in der Welt blutig zu werden drohte, vorzubereiten. Sein Einspruch hatte allerdings, wie zu erwarten, keinen Erfolg. Ebenso wie ähnliche Versuche seiner Ehefrau, die in einem Schreiben über ihren Mann bemerkte: Er ist in der ganzen Welt bekannt als ein Mann, der für Völkerverständigung eingetreten ist und für die Verhütung eines neuen Weltkrieges. Also hier sieht man, wie schonungslos man das in, nach 45 versucht hat, umzudrehen. Immerhin muss man sagen, hat Fleischhauer in der Nachkriegszeit keine großen Rollen mehr gespielt. Er hatte sicher noch einzelne Kontakte und in irgendwelchen Netzwerken mitgespielt, aber hatte eben keinen großen politischen Einfluss mehr. Anders war es bei dem Verbindungsmann zum Reichssicherheitshauptamt, den ich vorher mal kurz erwähnte, der diese informellen Beziehungen zwischen Erfurt und Berlin pflegte. Der spielte durchaus in der SAP, in der Sozialistischen Reichspartei in Niedersachsen, wieder eine Rolle nach 1945. Und das gilt sicher auch für andere Personen aus diesem Netzwerk. Ich will den Vortrag aber damit erstmal abschließen und hoffe, dass es vielleicht noch Fragen und Diskussionen gibt und dass wir nochmal ins Gespräch kommen. Vielen Dank.